Liebe Kolleginnen und Kollegen, 10 Jahre diskutieren wir nun über die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. 10 Jahre streiten wir uns um das Für und Wider. 10 Jahre bestimmt das die politische Debatte in diesem Land. Und jetzt kommt er, und das ist ein Grund zur Freude, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, Sie haben sie erkannt. Es war unsere Ministerin Nahles. So, und jetzt frage ich in die Runde. Der Mindestlohn kommt. Braucht es da noch ein Grundeinkommen? Ich sehe hier mir gegenüber 2 sehr lächelnde Herren, beide mit Brille, gut gelaunt, weil draußen die Sonne scheint. Hier lässt sich's aushalten im Studio. Ich grüße unseren Felix. Als an der Technik, genau, er winkt mir zu, vielen Dank. Zwischendurch ist dann der Erich auch mal da. Ich begrüße ganz herzlich den Jochen Balzer. Ja, hallo. Und die Sabine. Begrüße ich die. Ah, du begrüßt mich, das ist Dankeschön. Und du bist der Jürgen Greiner. Genau, das wissen unsere Zuhörer ja inzwischen auch. Und es wird heute Abend auch eher so eine Männerrunde werden. Genau, zu dem Thema. Ja. Das bedingungslose Grundeinkommen und der Mindestlohn, lieber Jürgen. Braucht es noch ein Grundeinkommen, war deine Frage vorher. Die haben wir noch gar nicht jetzt. Ich denke ja, auf jeden Fall, trotzdem. Weil ein Mindestlohn, ja, ist ein Mindestlohn und kein Grundeinkommen. Jochen? Na, ich denke mir, man sollte nicht gleich am Anfang die Frage beantworten. Also, wir haben jetzt was zu tun hier. Das wird schon deutlich werden. Wunderbar, wir teilen das ein bisschen auf. Warum ist ein Mindestlohn gut? Löst ein Mindestlohn alle Probleme? Und wo steht das Grundeinkommen im Vergleich zum Mindestlohn? Okay, ich darf auch dann gleich weiterfragen. Und jetzt. Nach diesen Teilen haben wir noch die Tipps, Hinweise und Termine. Und wollen wir jetzt die Musik anhören? Oder hast du noch? Können wir schon machen. Felix, können wir schon Musik anhören? Können wir. Flächendeckend. Er gilt in Ost und West. Er gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Er bringt endlich anständige Löhne für Millionen von Menschen, die bisher fleißig arbeiten, aber billig abgespeist wurden. Das war nochmal unsere Ministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles. Die Musik war von Siri Kayan und der Titel war Work. Also ich fand das ja jetzt richtig reißend so ein bisschen. Was wir Ihnen darstellen wollten von der Frau Nahles war eigentlich das Stichwort flächendeckender Mindestlohn. Und warum ist denn bitteschön ein Mindestlohn gut? Frage ich an die beiden. Ja, also anfangen möchte ich erstmal mit dem Gesichtspunkt, dass es sicher ein großer Grund zur Freude ist, dass, würde ich mal so sagen, Ende Januar 2015 3,7 Millionen Menschen, vielleicht auch mehr, 4 Millionen Menschen deutlich mehr oder weniger deutlich mehr Geld zur Verfügung haben werden in der Lohnabrechnung. Das können durchaus 200 oder 300 Euro sein, die sie dann netto haben. Und das ist natürlich schon was. Also jeder, der mal so knapp gelebt hat, ich kenne das auch, der weiß, dass eben, sagen wir mal, 200 Euro mehr dann schon einfach eine ganz konkrete Erweiterung des Lebensspielraums darstellt, einfach Bedrückungen auflöst, in denen man sonst ganz normal steht, also neben dem, dass man sich irgendwo abrackern muss, dann auch noch die Bedrückung, wie kann man das alles bezahlen. Und da verbessert sich für eine ganze Menge Leute deutlich etwas. Das ist etwas, was man erstmal als gut schon hervorheben kann. Also die Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, das ist ja dann für die Einzelpersonen, Einpersonenhaushalte, die heute ein Hartz-IV-Einkommen haben oder aufstocken müssen mit Hartz-IV, sodass sie in Summe dann mehr haben, die 200 Euro mehr. Klar, ich meine, das ist natürlich sehr variabel, wie viel eben jeder arbeitet, wie viele Stunden, weil es eben um einen Stundensatz geht. Sicher. Und so richtig die volle Auswirkung, diese beschriebene Auswirkung gibt es eben bei einer Vollzeitstelle. Genau. Gegen 40 Stunden in der Woche. Und es ist auch klar, dass ganz viele Menschen, die für sehr wenig Geld arbeiten müssen, in Teilzeit arbeiten. Also dadurch ist das, oder geringfügig beschäftigt sind sogar, sodass das dann natürlich der Effekt entsprechend kleiner ist. Er ist dann trotzdem da. Ja. Ja, was ändert sich eigentlich für Unternehmen durch den Mindestlohn? Naja, ich denke mir, wenn du mich so fragst, dann würde ich sagen, wir hatten die Tendenz, dass eben Unternehmen, die es fertig brachten, zu miserabelsten Löhnen Leute zu beschäftigen, von unseren Verhältnissen begünstigt waren. Sie hatten dann niedrigere Kosten, konnten niedrigere Angebote abgeben, konnten sich dadurch oft durchsetzen, sogar bei Ausschreibungen oder so. Und das alles, da sind jetzt klare Grenzen eingezogen, was sicher für die Unternehmen auch Vorteile hat. Also das sagen ja auch Firmen. Also erstmal dürfte es ja ein bisschen schmerzhaft sein, weil sie müssen ja höhere Löhne Gehälter wahrscheinlich nicht, aber höhere Löhne bezahlen. Sicher. Und sagen wir mal, das Ausmaß, inwieweit das schmerzlich ist, ist auch sicher ganz unterschiedlich in verschiedenen Branchen oder für verschiedene Firmen. Andererseits ist natürlich damit der Konkurrenz ein klarer Boden eingezogen, der auch, sagen wir mal, die Situation im Wettbewerb reeller und ja auch fairer macht. Ne? Weil, also das war halt natürlich ein Problem. Also wer da erfreulicherweise Bedenken hatte, seine Arbeiter und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so miserabel abzuspeisen, der hatte auf der anderen Seite damit zu rechnen, dass er eben brutal unterboten wurde. Und da ist jetzt einfach eine Untergrenze. Das hat schon was. Also der Skrupellosigkeit von Unternehmern ist jetzt eine Grenze gesetzt nach unten. Ja, und deswegen denke ich, dass es auch gar nicht so wenige Unternehmer oder führende Leute in Firmen gibt, die das eigentlich begrüßen. Weil die Kalkulationsgrundlage klarer ist. Die einfach selbst Skrupel in sich empfinden und die diese Schraube nach unten nicht mitmachen wollen und nicht gerne mitgehen. Ja. Wir haben ja selber auch, wo wir darüber gesprochen hatten, ne, also sind wir auf den Punkt gekommen, dass es in gewisser Weise so eine Art Korrektur zu Hartz IV ist. Mhm. Ne? Also, dass das Hartz IV-System die Leute halt in die Arbeit getrieben hat und dadurch stark mitgewirkt hat, dass in bestimmten Bereichen die Löhne nachgaben, runtergingen. Dass dadurch eben aber auch Abwärtsspiralen losgetreten wurden, die nicht wenige Menschen in ganz bittere Lebenssituationen brachten. Ja, die Sozialpolitik in Deutschland hat ja eine lange Tradition, hat ja eigentlich mit Bismarck begonnen, mit den ganzen Rentenversicherungs-, Krankenversicherungssystemen. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob das Mikrofon hier funktioniert. Ja, okay, ich höre mich immer so recht schlecht hier. Ah. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde dann sehr stark dieses Prinzip eingeführt der sozialen Marktwirtschaft, sodass man die marktwirtschaftlichen Elemente mit einer sozialen Komponente gekoppelt hat. Dann in den wann war das jetzt, 90er Jahre, wurden die Gedanken angesetzt, aber in Anfang, nee, vor 10 Jahren wurde die Hartz IV dann Reform eingeführt. 1.1.2005. Oh, du kennst es so genau. Ja. Ja, das vergisst man nicht. Nee, glaube ich, wenn man dem nahe steht, dann von der Situation her. Und damit ist eigentlich das Soziale dann ein Stück weit nach unten gegangen. Also das soziale Gedanke, weil letztendlich der Arbeitgeber, die Wirtschaft, die Gemeinschaft nicht mehr sozial agieren musste. Der Staat hat es ja im Notfall aufgefangen, aber der Staat hat auch einige Mechanismen in der Hand gehabt, den Menschen zum Arbeiten zu zwingen, Sanktionsmechanismen. Deswegen ist ein Mensch letztendlich auch gezwungen, verschiedene, auch unwürdige Arbeitsbedingungen anzunehmen. Und so gesehen ist natürlich der Mindestlohn eine Korrektur dieser uneidigen Hartz-IV-Gesetze, auch wenn er sie jetzt nicht beseitigt. Aber wenn ich in Arbeit bin, dann ist eine Würdigkeit, na, das ist soweit. Nein, es ist eine Lohnuntergrenze einfach definiert. Ja, also mit der Würde, das ist es so eine Sache. Also ob das dann würdig ist, müssen wir doch dann auch im Folgenden in Frage stellen. Aber ja, sagen wir, zumindest ist die größte Bitterkeit halt abgewendet. Und viele Menschen werden nicht mehr sich zum Jobcenter gehen müssen, werden nicht mehr aufstocken müssen. Nicht alle, weil ja auch gar nicht alle Vollzeit arbeiten können. Oder bei Familien sieht es auch schon wieder anders aus. Also das, ja. Was mir auch gerade noch auffällt, ist, was wir noch gar nicht so hatten, als Hartz IV eingeführt wurde zum 1. Januar 2005, grassierte auch eine ganz hohe Angst. Und zwar bei den Leuten, die bereits Arbeitslosengeld bekamen damals und Hartz IV dann eben nehmen mussten. Ich könnte mir vorstellen, dass diese spezielle Angst sich so ein ganz klein wenig reduzieren wird. Ich wünsche mir das zumindest. Und dass dadurch auch eine andere Qualität und vielleicht auch wieder Würde zurückkommt. Weiß ich nicht. Stelle ich mir so ein bisschen gerade vor. Also es müsste sich erstmal noch zeigen, dieser Effekt. Ja, denn wenn ich heute in Hartz IV drin bin, dann ändert sich das ja nicht. Es ändert sich ja nur dann, wenn ich ein Arbeitsangebot bekomme, dann habe ich eine Lohngarantie. Und die muss man jetzt aber auch sagen, wenn ich Langzeitarbeitsloser bin, dann gibt es ja diese Ausnahme. Also das heißt, das erste halbe Jahr müssen Sie mir nicht den Mindestlohn zahlen. Und ob Sie mich dann über das erste halbe Jahr hinaus behalten, ist dann auch nochmal so die Frage. Mhm. Dann tritt erst der Mindestlohn in Kraft. Das ist ja so eine dieser Ausnahmen. Ne? Mhm. Ich will 3 Punkte vielleicht noch sagen. Also das eine ist, was ich gut am Mindestlohn finde, und wir wollten ja am Anfang sagen, was wir gut finden. Mhm. Also das ist, dass sich in diesem Gesetz ja ausdrückt, dass die Gemeinschaft, der Staat, der wir letztlich alle sind, sozusagen Anteil nimmt an der wirtschaftlichen Situation der wirtschaftlich Schwachen. Also das drückt sich darin aus, da liegt auch eine gewisse Verbindungslinie zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und insofern finde ich es richtig, dass es einen gesetzlichen Mindestlohn gibt. Ich finde es ein bisschen ordnungspolitisch fragwürdig, dass dann die künftige Festlegung des Mindestlohns wieder in die Hand der Tarifparteien gegeben werden soll. Da denke ich, das ist schon eine Sache, die die Allgemeinheit angeht. Und das ist so der eine Punkt. Das andere ist, dass man natürlich auch nicht ganz übersehen kann, dass der Staat den gesetzlichen Mindestlohn so formuliert hat, dass er ganz stark auch im Blick hatte, seine Hartz-IV-Ausgaben zu senken. Mhm. Also er hat sich sozusagen zur Wehr gesetzt und hatte keine Lust, dieses Spiel der indirekten Subventionierung der Firmen unendlich fortzusetzen. Ne? Klar. Also, weil letztendlich jetzt im Moment kann ein Unternehmer den Lohn nach unten setzen und den Arbeitnehmer eben für den restlichen Lebensbedarf zu den Arbeitsämtern zu Hartz-IV dann schicken. Ja, und klar, das haben die Arbeitgeber eben auch teilweise auch wahrgenommen und ausgenutzt. Ja, dann können wir vielleicht... Das heißt, der restliche Teil wird von der Gemeinschaft getragen, obwohl eine Arbeitsleistung dahinter steckt, hinter dem, was der Mensch erbracht hat. Zuletzt können wir vielleicht noch sagen, dass das auch ein kleines Konjunkturprogramm ist, der bedingungslose Mindestlohn. Der Mindestlohn ist ein kleines Konjunkturprogramm. Er bringt Geld wieder dorthin, wo es gebraucht wird. Und dass dann, wie beklagt wird, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft etwas leidet, hoffentlich, würde ich dann fast sagen, weil im Interesse der der Fähigkeit der Europäischen Union zusammenzuhalten, ist es, sagen wir, ganz wünschenswert, dass unsere Exporte da etwas runtergehen. Also die Binnennachfrage wird gestärkt. Also volkswirtschaftlich ist das, passt es völlig. Ah, okay. Jetzt kommen wir noch mal zu einem ganz anderen Aussage, glaube ich, hier. Denn stehen wir denn eigentlich in Deutschland ganz alleine in Europa da mit einem Mindestlohn? Da frage ich jetzt mal den Jürgen. Ich glaube, der hat einiges ausgearbeitet. Also ich will jetzt auch nicht in die epischen Breiten treten. Wenn wir den Präsidenten des Industrietages, den Herrn Hund, hören, dann stehen wir hier allein da. Bitte? Arbeitgeberverband. Arbeitgeberverband, danke. Dann stehen wir hier in Europa alleine da und wir werden jetzt durch den Mindestlohn verlieren. So waren zumindest seine Aussagen im Vorfeld. Das ist gar nicht der Fall. Das Interessante ist nämlich, dass wir in Europa in 21 der 28 Mitgliedsländer oder 20 um den Dreh rum, dass wir dort bereits Mindestlöhne haben. Das heißt, wir waren bisher in dieser kleinen Minderheit in Europa, die noch keinen Mindestlohn hatte. Wenn wir auch die Höhe anschauen, dann sind wir eher im Mittelfeld. Also es gibt also wesentlich höhere oder einiges höhere Mindestlöhne, wie zum Beispiel in Belgien, wo 9,10 Euro ist, in Frankreich 9,53 Euro, in Luxemburg 11,10 Euro und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Ländern insgesamt, auch global gesehen, die ein Mindesteinkommen haben und zu unserem Erstaunen, war zumindest mal, als wir uns vorbereitet haben, das Land, das den Kapitalismus am stärksten wahrscheinlich praktiziert, USA, hat einen Mindestlohn. Gut, auf der anderen Seite auf einem relativ niedrigen Niveau in Höhe von $5,46 für die ganz 5,46 € ist umgerechnet. Natürlich ist es eine Bundesregelung, die einzelnen Staaten haben einzelne Regelungen, die im Normalfall auch noch mal höher liegen. Also wir stehen hier gar nicht so benachteiligt jetzt durch diese Regelung da. Na wunderbar. Soweit erstmal den Überblick hierzu. Genau. Hören wir denn jetzt eigentlich die Frau Nahles? Nee, die hören wir im nächsten Blog. Hören wir dann im nächsten Blog. Dann mag ich hier die Musik ankündigen. Der Interpret heißt Lau Doc und der Titel ist Work Sucks. Everybody should be working to get properly paid. They say that this also counts for me, but I don't think so, no. Everybody should be working, but I think that can wait at least until tomorrow, and then we'll see. I wake up in the morning and it's only 6 o'clock. But I know and I didn't go to sleep till 2. And I think that's your secret. I drink a bunch of beer just days from my like a rock. And I'm pretty sober, but last thing I know is I don't wanna get up. I know I shouldn't be complaining, but outside it's raining, and my bed's so comfortable, nice and warm. So what fuck should I get aside from the store? But I don't wanna go to work, I don't wanna go, work sucks. So bad, that's that. I don't wanna go to work, I don't wanna go, work sucks. So bad, let me tell you, I don't wanna go to work, I don't wanna go, work sucks. So bad, that's that. I don't wanna go to work, I don't wanna go, work sucks. Oh, money by big expense. Go ahead, go work your life away. Go get more than you could ever spend. And I'm for myself and friends, hang out with a couple friends. No, I don't want to waste a day. I want that life back out of my head. Oh, don't you be complaining. Go outside, it's raining. And my bed's so comfortable, nice and warm. Go the fuck outside in the storm. And I don't want to go to work, I don't want to go. Work sucks. So bad, that's that. I don't want to go to work, I don't want to go. Work sucks. So bad, let me tell you, I don't want to go to work. Whoa, whoa, let me tell you, I don't wanna go to work, I don't wanna work, work sucks. Whoa, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da, ba-da Hat denn alle Arbeit eigentlich einen Anspruch auf einen Mindestlohn? Alle Lohnarbeit? Ja. Aber ist alle Lohnarbeit alle Arbeit? Oh, der Jürgen reicht zu mir rüber. Da würde ich natürlich sagen, oh nee, nein. Und das ist sicher, also in meinen Augen ist das ein Thema, das wir in den Blick bekommen sollten. Arbeit fasse ich jetzt mal ganz weit und sage, das ist alle Tätigkeit von uns, die der Gemeinschaft zugutekommt. Und da kann man zunächst mal sagen, da wird schon die Beamtinnen und Beamten kriegen keinen Lohn, fallen nicht unter den Mindestlohn, kriegen Gehälter, vergütet also nach Gesetz. Dann gibt es natürlich die Selbstständigen, die Freiberufler. Mhm. Schließlich gibt es dann auch das große Thema Erziehungsarbeit, Hausarbeit auch. Dann Arbeit für Bildung, für Ausbildung. Also es gibt riesige Bereiche, wo Menschen etwas tun, was jedenfalls auch der Gemeinschaft zugutekommt, was einen wirtschaftlichen Faktor tatsächlich darstellt, wofür es aber keinen Lohn gibt. Für die es letztendlich keinen Arbeitsvertrag gibt. Also das Arbeitsvertrag ist wohl das, wo wir über Arbeit sprechen in dem Zusammenhang mit Mindestlohn, aber eben wenn die Arbeit nicht im Rahmen eines Arbeitsvertrages erbracht wird, wie die häusliche Arbeit, die du erwähnt hast, und auch die ehrenamtliche Arbeit, die heißt, glaube ich, anders. Bürgerschaftliches Engagement, ja, sagt man dann jetzt. Ich muss es mal noch lernen. Da ist kein Mindestlohn zutreffend dann. Nee, da muss man dann jetzt nur, also beim bürgerschaftlichen Engagement muss man jetzt halt dann aufpassen, dass da nicht irgendwelche Umwidmungen passieren. Ja. Und sag mal, da liegt natürlich auch so eine Schwäche dieses Ansatzes mit dem Mindestlohn. Weil das ist ja weiterhin so, dass wir eben diese rasante technische Entwicklung haben, dass weiterhin Arbeitsplätze wegfallen, dass zu wenig da sind, dass alle ohne größere Probleme über Erwerbsarbeit, abhängige Beschäftigung ihr Einkommen erzielen können. Das heißt, der Druck bleibt ja bei den Menschen, überhaupt erstmal eine Arbeit zu kriegen. Also das ist halt der nächste Faktor, ne? Also ich habe noch lange kein Einkommen, nur deswegen, weil es einen Mindestlohn in Deutschland gibt. Weil ich eben zuerst diesen Arbeitsvertrag brauche, dieses Papier. Und wenn ich das nicht bekomme, dann habe ich keinen Anspruch auf Mindestlohn. Ja, ja. Also auch kein Mindesteinkommen damit. Dann bin ich weiterhin auf staatliche Güte. Ja gut, auf die Transferleistungen. Ich will jetzt mal sagen, auf die gesetzlichen Transferleistungen. Ja. Aber Das heißt natürlich auch, dass der Druck weiterhin sehr hoch bleibt rund um die Lohnarbeit. Und ich denke mir, dass das hat sich ja auch verschärft. Da ist also ein extremer Anpassungsdruck eigentlich in den Biografien der Leute. Also das fängt ja in der Schule an, ja, dass die Leute vor Augen haben, es gibt Massenarbeitslosigkeit und wenn ich da irgendwie eine Chance haben will, dann muss ich mich zusammenreißen, gute Noten haben, mich da entsprechend einpassen, bis hin in den Kleidungsstil, in die Art, wie ich mich sozial gebe und so weiter. Ja. Also das alles bleibt und dadurch sehe ich auch, dass sicher die Tendenz da ist, dass der Mindestlohn faktisch unterlaufen wird. Vielleicht sollen wir einfach noch mal zwei kleine Zitate anhören mit Frau Nahles oder von Frau Nahles. Die Auszüge, die wir heute hier senden, sind aus ihrer Rede vom 3. Juli diesen Jahres im Bundestag, als die Abstimmung zum Mindestlohn angestanden hat. Hören wir mal noch mal an Frau Nahles. Fast 4 Millionen Menschen werden ab Januar besser schlafen, besser zurechtkommen, besser fühlen, dass sich ihr Einsatz auch lohnt. Deswegen bitte ich jeden einzelnen Abgeordneten und jede einzelne Abgeordnete um ihre Stimme. Es ist eine Stimme für die, die hart arbeiten, eine Stimme für die Tüchtigen, deren Arbeit endlich einen Wert bekommt. Jede Stimme für dieses Gesetz ist ein Beitrag für mehr soziale Gerechtigkeit. Ich danke Ihnen. Also hart arbeiten, habe ich hier gerade gehört, und für die Tüchtigen. Mhm. Ist ein Mindestlohn eigentlich ein angemessener Lohn für harte Arbeit und Tüchtigkeit? Ja, das ist einfach ärgerlich. Ich meine, da ist jetzt die Politikerin Frau Nahles, die für meinen Geschmack das schon extrem weit geht, ne? Weil wir haben uns das ja mal durchgerechnet. Wir sind also gekommen, dass wenn man jetzt eine 40-Stunden-Woche hat und also bekommt... durchgerechnet für eine einzelstehende Person, die nur sich selbst versorgen muss. Genau. Die noch nicht mal eine Familie oder einen Lebenspartner hat oder sowas. Und wir gehen von 183 Stunden im Monat aus. Also nämlich auch die Feiertage eingeschlossen und auch ein bisschen Urlaub. Ja, wir haben das schon versucht. Das heißt 40 Stunden, ne? Das habt ihr so gemacht. Professionell zu machen. Ja. Dann kommen wir auf 1564 Euro brutto bei 40 Stunden und 8,50 Euro. Ziehen davon 22% Sozialabgaben ab, landen bei 1220 Euro, also minus 344. Haben dann nachgeschaut und gesehen, also je nachdem, was man dann abziehen kann, also die 1000 Euro Werbekostenpauschale sowieso mal runter und dann hat der vielleicht noch irgendwas, ich habe mal so 600 bis 800 Euro, was er vielleicht absetzen kann. Und dann landet er bei einer Steuer immerhin auch von 70 Euro und dann netto gibt es dann halt 1150. Bei Steuerklasse 1 dann. Bei ja. Steuerklasse 3 würde wahrscheinlich nichts mehr anfallen, wenn es das einzige Einkommen wäre. Und bei na, Kinder werden ja nicht mehr berücksichtigt im Groben und Ganzen, nur noch beim Solidaritätszuschlag. Also hätten wir in Summe 1150 und Hartz IV im Maximalfall bei teuren Mieten in München. Ja, das ist gar nicht kein Maximalfall. Ich würde sagen 400 Euro Nettomiete plus 100 Euro Betriebskosten plus 60 Euro Heizkostenvorauszahlung macht 560 Euro. Es kommt vor, also ist durchaus gängig jetzt, zumal bei Neuanmietungen. Dann 391 Euro dazu, das ist der Regelsatz für den Lebensunterhalt für den Einzelnen, macht 950 Euro. Ne? Und das sind also 200 Euro, die man dann durch die Arbeit für den Mindestlohn mehr hat. Ja. Und ich finde nicht, also es ist auch ein Armutslohn. Ja? Also das in meinen Augen, das ist natürlich trotzdem besser. Ja, aber sag mal, diese pathetischen Worte sind unangemessen, ja, die Frau Nahles da braucht. Also da sollte man dann schon in den Blick nehmen, was es bedeutet, wenn man eben tatsächlich 40 Stunden hart arbeitet und dafür 1150 Euro netto rauskriegt. Und es sind ja nicht wenige Menschen, die in dieser Situation sind, dass sie in dieser Einkommensgruppe sind. Du hast ja vorhin gesagt, es sind um die 3,7 so 4 Millionen sowas, genau. Menschen, die in dem untersten Lohnsegment sind, Stundenlohn. Und wenn man dann noch Teilzeit arbeitet, dann sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Und jetzt haben wir noch überhaupt nicht überlegt, ob es vielleicht auch mal Kinder gibt oder so. Ja, also, Für die gibt es ja Kindergeld und das reicht ja aus. Ja, das ist ja nur dann sehr die Frage. Ne? Und, da sieht man natürlich einerseits, dass der Staat sich dann denkt, ja, dafür bauen wir ja die Kitas aus, dass dann die Mutter auch ganz schnell wieder Vollzeit arbeiten kann. Aber insgesamt wird es halt dann noch schwieriger, ohne Transferleistungen durchzukommen. Also tendenziell wohl eher nicht. Also das heißt, haben wir überhaupt so viel Arbeit dann, um so viele Menschen, um jeden Menschen in die Arbeit, Lohnarbeit zu halten? Das ist das Nächste, die haben wir natürlich nicht. Also das wird auch nicht, kommt auch nicht. Ne? Aber, und da ist es auch so ein merkwürdiger Illusionismus, darüber haben wir ja vorher schon gesprochen, also dass man irgendwie denkt, man hält im Grunde die Zeiten der Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre für normal und meint, irgendwann kommt das wieder. Und das wird nicht kommen, ganz im Gegenteil. Also würdig ist der Mindestlohn nicht so ganz. Nee, und ich würde sagen, von Würde sollte man mal nicht zu aufdringlich reden. Nein, also wenn, dann kann man höchstens sagen, dass der Entwürdigung eine untere Grenze gegeben worden ist. Ja. Und ist ein Mindestlohn eigentlich eine gesellschaftliche Innovation? Naja, natürlich, es kommt für Deutschland, ist es was Neues. Aber insgesamt ist es eher etwas, was unsere bestehenden Muster stabilisiert. So. Und es korrigiert einfach nur negative Entwicklungen, die wir jetzt hatten, also gesellschaftliche Disbalancen, Kräfteverschiebungen, die wir hatten durch die Hartz-IV-Gesetze, dass die ArbeitgeberInnen zu verhandlungsstarke Position geraten sind, um die Lohnschraube nach unten drehen zu können. Im Niedriglohnsektor, in dem doch einige um ihre Existenz und Arbeit bangen und sorgen und kämpfen müssen. Es ist auch Ausdruck dessen, denke ich, was sich auch bei der Bundestagswahl gezeigt hat mit dem Absturz der FDP, dass dieses Ausmaß sozialer Gewalt in Deutschland erfreulicherweise nicht akzeptiert wird. Also das geht politisch auf die Dauer nicht. Und das ist ja auch gut. Naja, als billige Preise sind ja die niedrigen Löhne ja bei den Kunden nicht angekommen. Wir haben ja keine Preisreduzierung deswegen gehabt seit den Hartz IV. Vielleicht doch, das kann schon sein. Nur, sag mal, also was ich meine ist so, dass das einfach, es waren ja auch immer ganz breite Zustimmungen zum Mindestlohn. Ne? Also die Menschen empfanden es als unerträglich, also diese Entwicklung des Niedriglohnsektors. Tja, dann machen wir doch mal ein bisschen Musik, damit wir uns alle hier ein klein wenig erholen in dieser Hitze. Der Interpret ist The Monster Brothers, die möchte ich jetzt nicht sehen. Und der Titel ist Babylon Bridges. Wie wir im Gespräch gerade so bemerkt haben, löst ja wohl offensichtlich der Mindestlohn nicht alle gesellschaftlichen Herausforderungen. Welches Potenzial hat denn eigentlich hierzu im Vergleich das bedingungslose Grundeinkommen? Also zum einen mal haben wir natürlich eine Entwicklung von der Arbeitssituation her, die wir vorher schon angesprochen haben, dass die Lohnarbeit sich nicht beliebig vermehren lässt. Eigentlich vor allem im unteren Lohnsektor. Vor allem haben wir die Situation, dass immer mehr automatisiert wird. Das heißt, die verbleibenden Tätigkeiten werden immer stumpfer und leerer und können immer mehr von technischen Automaten erbracht werden. Von der Seite ist die Frage natürlich, wie kann diesen Menschen eigentlich dann ein Einkommen gegeben werden, eine Lebensgrundlage, auf der sie ihr Leben gestalten können. Und das beantwortet natürlich ein Mindestlohn nicht. Das ist das eine. Und zum anderen mal ist natürlich grundsätzlich mal die Frage, in unserer heutigen Konsumgesellschaft, in der wir viele Produktgüter herstellen könnten, die von denen wir alle versorgen können. Wie kann ich eigentlich die auch konsumieren und wie kann ich dann auch dort Einkommen der Bevölkerung zur Verfügung geben, das von Arbeit unabhängig ist? Also hier so ist vielleicht die Frage, wenn eben das Lohnarbeitsmodell auslaufend ist, die Frage Entkopplung von Arbeit und Einkommen, sodass die Menschen eben sinnstiftend ihre Zeit einsetzen können, Arbeiten auch erbringen können, die jenseits der Lohnarbeit ist, auch im Miteinander arbeiten und zum Wohl aller. Und ja, ich denke, das sind eben Aspekte, die ein Grundeinkommen abdecken kann, die ein Mindestlohn gar nicht adressiert. Und letztendlich der Mindestlohn oder das jetzige Arbeitsdenken führt auch ein bisschen dazu, dass wir immer mehr in kurzfristigen Konsumgütern denken. Das heißt, es ist eigentlich wirtschaftlich schädlich, wenn ich ein langlebiges Konsumgut herstelle, denn dann kommt ja mein Kunde erst wieder in Jahren oder vielleicht erst wieder die nächste Generation oder vielleicht wird das gute Konsumgut, die gute Kühlschrank, der gute Mixer von einer Generation zur anderen vererbt, was natürlich wunderbare Voraussetzungen dafür, wunderbare Effekte für unseren Ressourcenverbrauch und die Natur hätte, aber für unsere Wirtschaft hätte das katastrophale Folgen und für uns Menschen alle, weil wir hätten alle kein Einkommen. Und dieses Denken in Trennung, das ermöglicht einen Mindestlohn nicht. Und ein Grundeinkommen ist da einen ganz großen Schritt weiter. Deswegen haben wir auch vorher gesprochen darüber, ist Mindestlohn eine Innovation? Und das ist weniger, weil sie nicht wirklich eine gesellschaftliche Innovation darstellt. Sie korrigiert Missstände und das Grundeinkommen hat das Potenzial einer Innovation, hier wirklich die Verhältnisse weiterzuentwickeln, um Neues möglich zu machen. Soweit vielleicht mal von mir der Gedanke. Ja, und also man könnte vielleicht sogar zugespitzt sagen, dass das bedingungslose Grundeinkommen realistischer ist, weil es in der Perspektive gesehen berücksichtigt, dass wir eben in einer Situation leben, wo wir zu produktiv sind oder ja, als Potenzial, als Möglichkeit eine Produktivität haben, die es eben nicht mehr ermöglicht, zumal wenn man dann in größeren Maßstäben, europaweit oder weltweit denkt, eben alle Menschen über Lohnarbeit mit Einkommen zu versorgen. Dieser Situation trägt das bedingungslose Grundeinkommen realistisch Rechnung, würde ich sagen. Und dann nimmt es natürlich den Druck raus, in einem großen Schritt, aus dem Wirtschaftsleben der Einzelnen, was tatsächlich ermöglichen könnte, überhaupt sinnvoller zu wirtschaften. Also weniger diese auf Teufel komm raus Waren rauszustoßen, Umsatz zu machen, stärker längerfristig zu denken. Und was ich halt auch sehr interessant finde in dem Zusammenhang, ist halt die Möglichkeit, auch Arbeitsverhältnisse, Verhältnisse der Zusammenarbeit neuer Art auszuprobieren, weil man dadurch, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen hat für die Existenzsicherung, auch Dinge verwirklichen kann, die nicht sofort so viel Einkommen bringen, dass die Beteiligten davon leben können. Und das ist gerade zum Beispiel in dieser Stadt München eine totale Blockade, weil auch, sagen wir mal, die Mieten sind so hoch, der Boden ist so teuer. Also das heißt, Initiativen können hier nur ganz schwer überhaupt sich entfalten. Also was ich jetzt so höre oder was in mir für einen Begriff so in Erscheinung tritt, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ist der Begriff der Freiheit. Der Freiheit, Dinge zu tun, die mir wichtig, sinnig, stimmig, passend erscheinen und vielleicht jetzt nicht und vielleicht auch nie wirklich einen Lohn bringen werden, ein entsprechendes Einkommen und vielleicht auch kein rentables Geschäft für einen Unternehmer, der mir dafür einen Arbeitsplatz geben würde, denn heute fällt ja schon Arbeit weg oder wird Arbeit schon nicht erbracht und nicht angeboten und nicht nachgefragt, wenn sie nicht einen genügenden Ertrag hat, sodass zwei davon leben können. Der Arbeitnehmer mit seinem Mindestlohn oder auch mehr und der Arbeitgeber, der ihm den Mindestlohn zahlt, der möchte auch noch davon leben. Und das sind so die Verhältnisse, die natürlich dann sich verändern. Und die Freiheit, Dinge zu tun, die wichtiger sind, die zukunftsweisender sind, die vielleicht stimmig sind, das ist einfach ein Potenzial. Das Schöne ist, dass im Grundeinkommen erst eröffnet wird. Auch eben zu denken, was könnte ich mit meinem Leben tun, wenn ich nicht nur einer Arbeit, insbesondere einer Erwerbsarbeit nachgehen muss und was kann ich anderes Wertvolles dieser Gesellschaft, in diese Menschheit hineinbringen? Ich denke, es ist ja auch gar nicht so bedauerlich, von der Lohnarbeit eher Abschied zu nehmen, weil ich meine, die Lohnarbeit, was heißt das? Das heißt ja immer, da ist das Thema des Direktionsrechts des Arbeitgebers, das heißt, ich bekomme Geld dafür, dass ich für unter Umständen mindestens die Hälfte meiner wachen Tageszeit tue, was ein anderer mich tun lässt. Ja? Also ich verbringe meine Zeit damit, etwas in die Welt zu bringen, was ein anderer gemacht haben will. Ich denke, diese Grundstruktur, die steckt halt tief in uns und steht halt in einem Widerspruch dazu, mal sich zu fragen, was will ich eigentlich machen? Ja, was ist meine Sache? Und aus diesem Ansatz kann sich eine neue und ich würde sagen intensivere Verantwortlichkeit für die anderen Menschen und für die Welt entwickeln. Ah, okay. Dann braucht man überhaupt noch einen Mindestlohn im Grundeinkommen, wenn wir das mal eingeführt haben? Also, ich kann mir vorstellen, dass ein Mindestlohn durchaus Sinn macht im Zusammenhang mit dem Grundeinkommen. Und zwar dann, wenn ich eben weiterhin Arbeitsverhältnisse habe, die werde ich ja nicht deswegen beseitigen. Und wenn ich dann gewährleisten will, dass nicht das passiert, was in Hartz IV passiert ist, dass die Arbeitgeber letztendlich die Lohnschraube nach unten drehen. Denn ein Grundeinkommen könnte, wenn es nicht im richtigen Bewusstsein von den Arbeitgebern und der Gesellschaft praktiziert wird, dass Lohnarbeit oder dass Arbeit immer umsonst dann sein soll, im Extremfall oder zu niedrigen Preisen. Und deswegen denke ich mal, bis man bestimmte Erfahrungen gemacht hat, könnte es mir sinnig erscheinen, einen Mindestlohn zu haben. Aber ja, gut, ich würde sagen, dass werden wir dann sehen. Da müssen wir uns schon ein bisschen danach dem richten, was sich halt, wie die Sachen laufen. Die Kehrseite ist halt, dass ein Mindestlohn gilt nun mal per Gesetz überall. Und es könnte natürlich sein, dass sich Formen der Zusammenarbeit ausbilden, wo die Leute was anderes miteinander vereinbaren. Natürlich kann man dann wieder sagen, gut, das ist kein Lohn. Also vielleicht kann man die Sache auch auf diese Weise lösen. Aber sagen wir grundsätzlich gibt es natürlich durch dieses bedingungslose Grundeinkommen einfach eine größere Freiheit, auch Austauschverhältnisse individuell auszumachen unter den betroffenen Menschen. Genau. Dann hören wir uns doch mal ein wenig Musik noch einmal an von der Gruppe Jim Opzina. Der Titel ist ganz wunderbar. Life is beautiful through your eyes. So, jetzt gönnen wir Ihnen noch eine kleine Zusammenfassung am Schluss. Magst du beginnen, Johann, oder soll ich beginnen? Fang du an. Ich soll anfangen. Okay. Also ich finde den Mindestlohn schon einen tollen Schritt in Deutschland, dass wir Menschen, die arbeiten, nicht mehr einfach dem bloßen Kräfteverhältnis zwischen im Arbeitsverhältnis, in der Arbeitsauseinandersetzung mit dem Arbeitgeber freigeben, insbesondere in den unteren Einkommensbereichen. Und ich finde eben, dass das Mindestlohn ein Entwicklungsschritt ist. Ein Entwicklungsschritt zu einem, erstmal zu einem neuen sozialen Verständnis oder einem wiedererstarkenden sozialen Verständnis, sodass wir uns wahrnehmen. Aber ich denke, dass es einfach ein Schritt ist, um wieder das Thema Würde in den Blickfeld der Menschen zu bekommen. Und die weitere Entwicklung ist für mich das Grundeinkommen, weil es die größere Dimension ist, weil es auch ganz andere Themen adressieren kann, die der Mindestlohn gar nicht im Blickfeld hat, das Auslaufen oder die Veränderung, der zunehmende, abnehmende Lohnarbeitssektor. Dem kann ein Grundeinkommen ganz anders Rechnung tragen als natürlich ein Mindestlohn. Das heißt, die gesellschaftlichen Entwicklungen, dem trägt natürlich ein Grundeinkommen ganz anders Rechnung als ein Mindestlohn, der eigentlich mehr ein Korrektiv ist der derzeitigen Missverhältnisse. Also wir liegen da nicht sehr weit auseinander. Ich denke, da steckt für mich ist auch der Schritt der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in gewisser Perspektive auf einer Linie mit der Perspektive zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und ich denke, darin liegt ein Stück weit ein Abschied oder eine Entfernung von der klassisch-bürgerlichen Epoche, wo sich die Menschen eben als Getrennte gegenüberstanden, Verträge miteinander schlossen, meinetwegen auf der Basis der rechtlichen Gleichheit, aber die wirtschaftliche Situation, die Lebenslage des anderen wurde gar nicht in den Blick genommen. Und ich denke, das ändert sich jetzt. Also der gesetzliche Mindestlohn ist für mich ein Zeichen, dass wir anfangen, Anteil zu nehmen an der wirtschaftlichen Situation unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und das ist erstmal ein guter Schritt. Und ich glaube, die Anteilnahme geht noch ein bisschen weiter, indem wir uns nämlich gegenseitig nochmal anders neu verstehen lernen. Und das passt genau zum Grundeinkommen. Und ich glaube, Ja, gut. Danke sehr. Ich bedanke mich herzlich hier bei Jürgen und Jochen, dass ihr das so wunderbar mit dem Mindestlohn im Grundeinkommen unseren Hörerinnen und Hörern erklärt habt. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Technik und vielleicht können Sie alle Schreibwerkzeug, was Sie gerade finden, schnell zur Hand nehmen, denn ich sage Ihnen, was in der nächsten Zeit in unserer Gruppe dann los sein wird. Als nächstes kündige ich Ihnen einfach mal unser BGE-Café an. Das wird dann schon am Samstag, den 2. August sein. Wie üblich in der Bio-Brotbar in der Müllerstraße 46 zwischen 13 und 15 Uhr. Unser Paradigmenwandel trifft sich zunächst am 6. August. Und zwar beginnen wir um 19.30 Uhr in der Nikolaistraße 17 und werden wahrscheinlich wieder mal ein Kapitel aus Peter Selks Buch vorstellen und ein wenig darüber diskutieren. Weiterhin werden wir diskutieren über den Umgang mit der Kritik am Grundeinkommen. Wie gesagt, alles in der Nikolaistraße 17. Dann haben wir ja eine Organisationsgruppe gegründet, weil wir so ein bisschen was vorhaben. Und die trifft sich, wenn Sie dabei sein möchten und zum Beispiel ein Symposium vielleicht wieder vorbereiten wollen oder einfach nur einen Stand in der Stadt München. Dafür ist Gelegenheit am 20. August, auch von 7:30 ungefähr bis 10:00. In der Nikolaistraße 17. Die BGE-Gruppe entfällt im August und trifft sich dann im September wieder. Weitere Hinweise und Informationen wie üblich auf unserer Homepage www.grundeinkommen-muenchen.de. Bevor wir das Ganze hier abschließen, bekommen Sie noch ein klein wenig ja, Mendo-Musik zu hören. Der Interpret ist A Drunk Souls, na, gute Mahlzeit. Aber sein Titel ist richtig klasse, Dear Lady. Not about dirt, not about jewels, just about heavy metals on your head that sticks you on phone. Delayed, do me a favor, forget about God, forget about June. Tell me how a woman that control a word can not tell me the words. Delayed, do me a favor, give me a reason why you should suffer. I want love us, everybody, the bury yourselves. Dear lady, give me a reason why you should listen. Of not concerned by anything else than your money and power. Get mad, don't change your mind. Try to ignore the love of your life till the end of your days. Delay, you won't be the first, you won't be the last. Try to carry it out. Are you ready to give all it up? Cause you were born a queen. Delay, do me a favor, give me a reason why you should suffer. Sie hörten am vierten Mittwoch im Monat, wie üblich, den Grundimpuls, den Kulturimpuls Grundeinkommen. In dem Studio und die Redaktion hatten heute Jürgen Reiner, Jochen Balzer und Sabine Heißner. Ah, wunderbar, das hast du so schön gesagt. Und wie immer sitzt bei uns Felix Jakowitz in der Technik und das hat wieder ganz hervorragend geklappt. Vielen Dank, lieber Felix. Die Wiederholung dieser Sendung bei LoRa hören Sie am Mittwoch, den 30. Juli, das ist nächste Woche, zwischen 9 und 10 Uhr auf DAB+. Unser nächster Termin wird sein am 27. August. Wir haben uns noch nicht wirklich überlegt, was wir Ihnen dann gerne mitteilen möchten. Sie können natürlich auch jederzeit Feedback senden. Als nächstes werden wir hier im Studio hören Ukraine und Gaza in der Sendereihe Bündnis gegen Krieg und Rassismus. Are you ready?